Soundtrack des Deutschlandfunks erinnert an die Neue Deutsche Welle von vor 10 Jahren. Das heute noch meistgespielte Lied der Neuen Deutschen Welle, Da, Da, Da, von einer Gruppe, die sich genauso naiv, minimalistisch wie ihr Song einfach Trio nannte und von denen als einer der ganz wenigen, die die Neue Deutsche Welle überlebt haben, der Sänger Stefan Remmler bis heute, wenn auch wohl mehr im Schlagerbereich, im Blickpunkt geblieben ist. Die naiv unbekümmerten Texte haben damals einen Großteil des Reizes der Neuen Deutschen Welle ausgemacht. Und es gab nicht wenige Kritiker, die diese Texte gar mit der großen Zeit des deutschen Schlagers, mit den 20er Jahren, verglichen. Sommersprossen, von Kopf bis zu den Flossen. Bist Sommersprossen, in die bin ich verschossen. Komm, lass uns jetzt ins Wasser gehen. Sport hält uns alle fit und schön. Wie wär's denn mit ner Segeltörn? Danach ein Tennis-Match mit Björn. Latina wollen wir Rollschuh laufen, mit Kopfhörer und Brause saufen. So heiß, ein Eis, ist gegen Schweiß. Und sieh doch deine Sommersprosse kommen nimmer mehr geschossen. Ich bin ja so verschossen in deine Sommersprossen. Von Kopf bis zu den Flossen. Bist du voll Sommersprossen? Im Leben nicht verschossen. Und lange her, ich erinnere mich nicht mehr, waren da Lichter an dem Baum, oder war es nur ein Traum? Wir haben viel gelacht, so viel Sterne in der Nacht, Luralu, Ralu, Ralu. Ich mach Bubu, was machst du? Turalu, ralu, ralu. Turalu, ralu, ralu. Turalu, ralu, ralu. Ich mach Bubu, was machst du? So weit weg vor langer Zeit. Gedanken wandern weit. Es lag Schnee dort oder nicht. Und da war auch dieses Licht. Schöne, warme, weiche Frau. Ich erinnere mich genau. Turalu, ralu, ralu. Was machst du? Turalu, ralu, ralu. Ich mach Bubu, was machst du? Das waren die inzwischen längst vergessenen UKW und der Ich will Spaß, Markus. Und dazwischen noch einmal Trio mit einem Nonsense-Stück à la Da-Da-Da, doch dessen Erfolg blieb natürlich unwiederholbar. Die Texte der Neuen Deutschen Welle waren aber nicht nur naiv und Nonsense-mäßig, es gab auch jede Menge Songs, die kleine Geschichten aus dem Alltag witzig und auf den Punkt gebracht erzählten. Etwa die von Falco in Der Kommissar, wo er die Wiener Rauschgiftszene durch den Kakao zog. Oder aber Udo Lindenbergs Angebot an Honegger, mit dem Sonderzug nach Pankow zu Besuch zu kommen. Vergessen wir nicht, wir schrieben das Jahr 1982. Thank you. got red to the heat, you verstehe, she's hey. Sie sagt, babe, you know, I miss my fucking friends, mein Jack und Joe und Jim. Mein Bauch versteckt mit Jahre 13 und sie bereit, was sie jetzt sieht. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür, wer ist es nicht noch Rauch? Die Special Blades sind ihr wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auf. Seid singen! Ich muss mal eben dahin, mal eben nach Ost-Berlin. Ich muss da was klären mit eurem Ober-Indianer. Ich bin ein Jodeltalent und will das spielen mit einer Band. Ich hab ein Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das spürt sich dann ganz locker mit dem Erich von Necker. Und ich sag, ey Honey, wenn ihr mich lasst, all die ganzen Schlageraffen dürfen da singen, dürfen ihren ganzen Trotz im Vortrage bringen. Nur der kleine Udo, der darf das nicht, und das verstehen wir nicht. Ich weiß genau, ich habe furchtbar viele Freunde in der DDR, und stündlich werden es mehr. Doch ehrlich, ey, bist du denn wirklich so ein sturer Schrat? Warum lässt du mich nicht singen in Arbeiter- und Bauernstadt? Ist das der Sonderzug nach Frankfurt? Ist das der Sonderzug nach Frankfurt? Entschuldigung, der Sonderzug nach Frankfurt? Ich hab ein Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das spürt sich dann ganz locker mit dem Erich von Necker. Und ich sag, ey Honey, du singst für wenig Money im Republikpalast. All die ganzen Schlageraffen dürfen da singen, dürfen ihren ganzen Schrott zum Vortrage bringen. Nur der kleine Udo, der darf das nicht, denn das verstehen wir nicht. Honey, ich glaub, Du bist doch eigentlich auf der Flocke. Ich weiß, tief in dir drin bist du doch eigentlich auch ein Rocker. Du ziehst dir doch heimlich auch gerne mal die Lederjacke an und schließt dich ein auf dem Klo und hörst das Radio. Hallo, Erik, kannst du mich hören? Hallo, Lulüchen, hallo. Hallo, Honey, kannst du mich hören? Hallo, Lulüchen, hallo. Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР. Skandal im Sperrbezirk. Damit wurde 1981 die Spider-Murphy-Gang bekannt. Ein Beispiel, wie man aus einem Alltagsereignis, das damals in München Tagesgespräch war, einen hübschen Song machen kann. Auch die Gruppe Geier Sturzflug tat sich mit solchen auf den Punkt gebrachten Themen hervor. Am trefflichsten natürlich in ihrem berühmten Bruttosozialprodukt, aber auch etwa in Karibische Gefühle, mit den Urlaubserlebnissen des kleinen Mannes im Ruhrgebiet. Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stechuhr beim Stechen lustvoll stöhnt in der Montagehalle, die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt, ja dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Krankenschwester kriegt einen Riesenschreck. Schon wieder ist ein Kranker weg. Sie amputierte ihm sein letztes Bein und jetzt kniet er sich wieder mächtig rein. Ja, jetzt wird's wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird's wieder in die Hände gespuckt. Wenn sich Opa am Sonntag auf sein Fahrrad schwingt und heimlich in die Fabrik eindringt, dann hat Oma Angst, dass er zusammenbricht, denn Opa macht heute wieder Sonderschicht. Ja, jetzt wird's wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird's wieder in die Hände gespuckt. Nicht mehr zu. Die Gabentische werden immer bunter und am Mittwoch kommt die Müllabfuhr und holt den ganzen Plunder und sagt, jetzt wird's wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird's wieder in die Hände gespuckt. Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stecher beim Stechen lustvoll stöhnt, dann hat einer nach dem anderen die Arbeit gut gepackt und jetzt singen sie zusammen im Arbeitstag. Tag, tag, tag, tag, tag, tag, tag. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Thank you.

Gitarre, ein 50 Marks Casio Sinti und ein Teenie-Chor im Hintergrund, fertig ist der Hit. Andreas Dorau zum Schluss mit Tulpen und Narzissen. Eine Erklärung dafür, dass die Neue Deutsche Welle nur so kurz dauerte, ist aus den folgenden zwei Stücken leicht herauszuhören. Denn diese Art von dümmlichen Liedern wie Hohe Berge oder Die Sennerin vom Königssee nahm so ab Anfang 1983 immer mehr Überhand. Songs, mit denen sich keiner mehr identifizieren konnte, die nur noch Mitklatschfunktion hatten. Ein weiterer Grund war natürlich auch, dass die Plattenfirmen einen regelrechten Ausverkauf betrieben mit allem, was unter dem Etikett Neue Deutsche Welle vermarktbar war. Dann auf der Hütten ist mein Tischrad gut. Wer das Vagabunden geben niemals Ruhe. Den nächsten Gipfel bringt man morgen, noch den Stempel in den Wanderpass. Ja, das macht Freude, ja, das macht mir Spaß. Und so vergesse ich alle Sorgen. Und dann kauf ich noch ein Berg und Salz und steig in noch ins Tal. Morgen wird es hohe Berge, Stämme der Nase für das Objektiv. Your Lord, Weißen Strand von Helgoland musste am Ende der neuen deutschen Welle alles herhalten, was den Marktstrategen der Plattenindustrie Erfolg versprach. Von Qualität und Ursprünglichkeit war nun nicht mehr die Rede. Und es kam 1983 das, was kommen musste. Alles, was sich dann noch neue deutsche Welle nannte, hatte gleich ein Negativ-Image. Und da half auch kein Pogo in Togo mehr. Congo! hinter einem Mantel drumherum. Schräg, ist es schräg, sitzt er schon schräg? Ja, schräg, schräg ist Englisch und Englisch ist modern. Wir beginnen heute Abend. Etwas Persönliches zum Schluss. Es waren noch mal kurz die Mythen in Tüten. Und das war dann auch der Soundcheck im Deutschlandfunk, in dem wir an die neue deutsche Welle der frühen 80er Jahre erinnerten. Tschüss und Dankeschön fürs Zuhören. Das Rainer Blume. Oh, yeah.